war angenehm, die zweite Reise war unbequem, die dritte Reise war gesund, die vierte Reise kamen wir alle auf den Hund. Oh, oh, Johnny, oh, oh, Johnny. Oh, oh, Johnny, oh, oh, Johnny. Der Käpt'n zischt mir einen schiefen Blick, der Stürmann zischt mir einen ins Genick, der Bootsmann zischt mir einen Klotz ans Bein, der Smutje zischt mir einen kleinen aus dem Buddel ein. Oh, oh, Johnny, oh, oh, Johnny. Oh, oh, Johnny, oh, oh, Johnny. Wir sahen eine Seekuh und die war blond, wir haben uns bei Palmen und Eisbären gesonnt, wir überlebten manchen Hafen und Orkan, doch am schönsten sind die Mädchen auf der Reeperbahn. Oh, oh, Johnny, oh, oh, Johnny. Einmal noch nach Bombay, einmal nach Shanghai, einmal noch nach Rio und einmal nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama, wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona.